Hallo, schön, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Familie Leben, der Podcast für mehr Liebe, Klarheit und Gelassenheit im Familienalltag. Mein Name ist Anne Brandt und in der heutigen Folge möchte ich euch empfehlen, zelebriert eure Paarzeit. Ich saß letztens mit einer Freundin im Café und während ich gerade so genüsslich die Zitronentart auf dem Teller vor mir betrachtete, schaute meine Freundin mich auf einmal ganz ernst an und sagte, hey, du weißt ja, ich arbeite viel und gerne und sobald ich dann zu Hause bin und die Kinder im Bett sind und C, also ihr Lebensgefährte, ich habe das jetzt mal abgekürzt, diesen Blick bekommt, der sich nach Sex sehnt, fehlt mir meistens jegliche Lust. Sag mal, du bist doch Paarcoach. Hast du nicht Tipps? So wie jetzt kann es jedenfalls nicht weitergehen. Sie war echt total verzweifelt in dem Moment. Und meine Antwort an sie möchte ich heute hier mit dir teilen. Früher war die Trennung von Arbeitszeit und Privatleben sehr viel klarer als heute. Viele Menschen tragen die Gefühle und Gedanken eines Arbeitstages mit nach Hause. Und oftmals verschwimmen die Grenzen sogar ganz, wenn noch schnell auf die E-Mail eines Kollegen geantwortet wird oder nach dem Abendessen noch kurz an den Bericht gefeilt wird, weil der ja morgen fällig ist. Wir leben in einer sehr zielorientierten Gesellschaft, in der Produktivität sozusagen die oberste Priorität hat. Aber darüber hinaus dürfen wir auf keinen Fall das Spiel vernachlässigen. Was meine ich mit Spiel? Kinder spielen ja ganz selbstverständlich. Fantasievoll, neugierig, ganz bei sich und Zeit hat daran keine Bedeutung. Und ein Ziel stand auch nicht im Mittelpunkt. Erinnerst du dich daran, wie es war, so zu spielen? Viele Erwachsene haben aber verlernt, leider verlernt, sich auf ein Spiel einzulassen. Ja, das Spiel von Erwachsenen unterscheidet sich natürlich von dem der Kinder. Mit unserer Entwicklung zu einem erwachsenen Menschen ist das Spiel tiefgründiger und subtiler geworden, was jedoch nicht bedeutet, dass es nicht genauso fröhlich von Neugierde getrieben und kreativ sein kann wie zu Kindertagen. Ich plädiere absolut dafür, dass das Spiel auch im Erwachsenenalter ein wichtiger Bestandteil des Lebens sein sollte. Ausrufezeichen. Ob in unserer Freizeit in Form von Brettspielen, einem Ping-Pong-Match mit einem Freund, beim albernen Gummibärchen in den Mund werfen mit unseren Kindern, beim Bau einer Strandgutinstallation beim Urlaub am Meer oder eben auch im erotischen Spiel mit unserem Partner. Wie absurd ist es doch, wenn wir zwar unsere Karrieren pflegen, nicht aber die Beziehungen zu unseren Partnern, die Lust in unserer Partnerschaft wachzuhalten, gleicht ebenfalls einem Spiel. Es braucht ganz das Hier- und Jetzt-Feeling, das ganz bei mir und beim Partner sein, ein Fünkchen Fantasie, Neugier, Offenheit und Experimentierfreude. Wir können aber nur spielen bzw. in eine erotische Stimmung kommen, wenn wir uns im Kopf frei machen von Verpflichtungen, die Arbeit bewusst beiseite schieben. Da die meisten von uns heute jedoch das Gefühl haben, nie ganz fertig zu sein mit den Aufgaben des Tages und diverser Verpflichtungen, kommen wir halt auch nur schlecht in einen Spielemodus. Was also können wir tun? Nun, wir müssen wieder lernen, den Umgang von der Arbeitszeit zu unserem Privatleben bewusster zu gestalten und beide Bereiche wieder klarer voneinander abzugrenzen. Also das heißt vom Pragmatismus der Arbeit hin zur Lust, Erotik und Spiel. Der Übergang kann jedoch nur fließend und nicht abrupt stattfinden, denn alles andere würde uns nur zusätzlich stressen. Wir geraten wohl auch selten sogleich in sexuelle Wallung, wenn wir aus dem Büro heimkehren, außer in einer Phase der Verliebtheit vielleicht. Zudem gilt es in dieser Fragestellung, zwei Übergänge zu unterscheiden und zu meistern. Wir treten nämlich aus dem Jobfeld ins Feld unseres Privatlebens. Das ist der erste Übergang. Und erst von hier aus können wir dann in das Paarfeld treten. Das ist dann der zweite Übergang. Es ist bedeutsam zu verstehen und unterscheiden zu lernen. Im ersten Feld, also dem Feld des Familienlebens, nimmt unser Partner eine andere Rolle ein als im zweiten Feld, dem Paarfeld. Während seine Rolle nämlich im Familienfeld die unseres Freundes und Vaters unserer Kinder ist, ist seine Rolle im Paarfeld einzig und allein die des Liebhabers. Oder zumindest sollte sie es sein. Ja, und wie kommen wir nun also in sexy Stimmung nach einem langen Arbeitstag? Wie können wir eine Atmosphäre für ein erotisches Spiel schaffen? Ein Zauberwort dabei lautet Antizipation. Yes. Mit Antizipation meine ich hier ein Gedankenspiel. Wie es wäre, wenn du dir nämlich vorstellst, was an diesem Abend alles Wunderbares geschehen könnte, dann kommst du dadurch schon einmal in eine subtile, sexy Grundstimmung. Die damit verbundenen Fantasien können so bezaubernd sein wie die sexuelle Handlung selbst. Du könntest dich zum Beispiel einmal in der Woche mit deinem Partner in der Stadt verabreden, auf einen Besuch in eurem Lieblingsrestaurant. Für eure Kinder habt ihr dann einen Babysitter engagiert. Du stellst dir dann schon während des ganzen Tages vor, wie ihr abends in der lichtervollen Stadt durch die Straßen spaziert, wie du dein Lieblingskleid trägst und die neuen Schuhe und den roten Nagellack dazu. Du stellst dir vor, wie ihr dann im Restaurant sitzt, bei einem Glas Wein und Pizza al mare, bei Kerzenlicht. Und du stellst dir vor, wie ihr später zu Hause eine wunderschöne, intime Nacht miteinander verbringt. Diese Vorstellungen versetzen dich unbewusst in Vorfreude. Du fühlst dich erregt und lebendig. Es ist in dieser Angelegenheit zudem wichtig, sich selbst Rituale des Übergangs zu schaffen. Markiere das Ende des Arbeitstages im Geist damit, dass du dir selbst zuflüsterst: Es ist jetzt Zeit zu entspannen. Nutze die Autofahrt von der Arbeit, um Musik zu hören, oder steige eine Busstation früher aus, um nach Hause zu spazieren, vorbei an dem schönen Buchladen. Was auch immer dir gut tut und dich entspannen lässt, ist jetzt super. Sende vielleicht eine suggestive, sexy SMS oder eine E-Mail an deinen Partner, bevor du nach Hause fährst. Kaufe eine Flasche guten Wein und Blumen nach Feierabend. Überlege dir einen Film, den ihr gemeinsam schauen könntet. Wenn du zu Hause angekommen bist, was tust du normalerweise als erstes? Die Post durchschauen? Den Hund begrüßen? Denke an den Dreiklang, den ich dir schon in der ersten Folge des Podcasts vorgestellt habe. Denke also daran, zuerst deinen Partner, dann deine Kinder, dann erst den Hund zu begrüßen. Mach es dir zur Gewohnheit, deinen Partner zu küssen, wenn du nach Hause kommst. Das muss noch kein heißer, lustvoller Kuss sein, aber die fokussierte Aufmerksamkeit lädt schon zu erotischen Gefühlen ein. Und auch ein liebevoller Blick kann den gleichen Effekt haben. Bringt die Kinder zu Bett. Größere Kinder können bereits verstehen, dass ihre Eltern nun Paarzeit haben und diese Paarzeit ein wichtiger Bestandteil eines gesunden Familienlebens ist. Und denke daran, ihr als Paar bildet das Fundament einer glücklichen Familie. Das heißt, ihr kommt zuerst. Schaffe eine Atmosphäre der Wohligkeit und der Sinnlichkeit im Haus. Damit meine ich ein Ambiente, das ein erotisches Spiel erleichtert und auch zulässt. Schaffe beispielsweise eine Freizone für alle digitalen Geräte, vielleicht so ab 21.30 Uhr. Gehe in den Kontakt zu deinem Partner. Kocht mal wieder gemeinsam. Lest euch gemeinsam aus euren aktuellen Büchern vor. Lächle deinen Partner an. Schau ihm tief in die Augen. Nimm ein Bad allein oder mit deinem Partner. Zünde Kerzen an. Zelebriert eure Paarzeit. Ja, ich hoffe, du kannst aus dieser Folge auch etwas für dich mit in den Tag nehmen oder in die Nacht. Ich möchte diese heutige Folge gerne mit einem Zitat von Georges Simenon abschließen, das da lautet: Sex ist sehr unkompliziert, wenn man von keinem Komplex, sondern von einem Bedürfnis geleitet wird. In diesem Sinne, ich freue mich auf Kommentare von dir. Ja, vielleicht magst du ja auch in die Kommentare hineinschreiben, wie du mit deinem Partner Paarzeit zelebrierst oder wie ihr die Übergänge gestaltet vom Job in eure Paarzeit hinein. Ich würde mich sehr freuen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.